geht durch Schatten, auch wenn keine Sonne scheint. Durch den Trümmer eurer Stadt, in der kein Lächeln übrig bleibt. Kraft als die, die mir drüber reden und auch mehr als ich.